Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Ich zeige Ihnen einige Dinge und Sie sollen mir zeigen, wo sie sind. Ich zeige Ihnen einige Dinge und Sie sollen mir zeigen, wo sie sind. Montrez-moi où est l'enveloppe. Zeigen Sie mir, wo der Briefumschlag ist. Zeigen Sie mir, wo der Briefumschlag ist. Montrez-moi où est la clé. Zeigen Sie mir, wo der Schlüssel ist. Zeigen Sie mir, wo der Schlüssel ist. Montrez-moi où est le rasoir. Zeigen Sie mir, wo der Rasierer ist. Zeigen Sie mir, wo der Rasierer ist. Montrez-moi où est le verre. Zeigen Sie mir, wo das Glas ist. Zeigen Sie mir, wo das Glas ist. Montrez-moi où est le crayon. Zeigen Sie mir, wo der Stift ist. Zeigen Sie mir, wo der Stift ist. Montrez-moi où est le téléphone. Zeigen Sie mir, wo das Telefon ist. Zeigen Sie mir, wo das Telefon ist. Montrez-moi où est la montre. Zeigen Sie mir, wo die Uhr ist. Zeigen Sie mir, wo die Uhr ist. Montrez-moi où sont les ciseaux. Zeigen Sie mir, wo die Schere ist. Zeigen Sie mir, wo die Schere ist. Montrez-moi où est le peigne. Zeigen Sie mir, wo der Kamm ist. Zeigen Sie mir, wo der Kamm ist. Montrez-moi où sont les lunettes. Zeigen Sie mir, wo die Brille ist. Zeigen Sie mir, wo die Brille ist.